an seiner Seite einen Sitz für ihn aufstellen. »Hier ist es nicht, wie ich es gern hätte«, sagte Theoden, »so wie in meinem schönen Haus in Edoras. Und ein Freund ist fort, der auch hier sein sollte. Aber es kann lange dauern, bis wir beide, du und ich, an der hohen Tafel in Edoras Platz nehmen können. Und für Gelage wird keine Zeit sein, wenn ich dorthin zurückkehre. Aber lass gut sein. Iss und trink nun und lass uns miteinander reden, solange wir es noch können. Und dann solltest du mit mir reiten.« »Darf ich's?« sagte Mary, freudig überrascht. »Das wäre ja herrlich.« Noch nie war ihr für freundliche Worte so dankbar gewesen. »Ich fürchte, ich bin allen hier nur im Wege«, stammelte er. »Dabei würde ich gern alles tun, was ich irgend kann.« »Daran zweifle ich nicht«, sagte der König. »Ich habe ein gutes Bergpony für dich bereit machen lassen. Auf den Wegen, die wir nehmen, wird es dich so schnell tragen wie nur ein Pferd. Denn von der Burg aus reiten wir über Gebirgspfade, nicht über die Ebene. Und nach Edoras gelangen wir über Dunharg, wo Frau Eowyn mich erwartet. Du sollst mein Schwerttarn sein, wenn es dir recht ist. Haben wir in dieser Burg etwas, das meinem Schwertknappen als Rüstung dienen könnte, Eomer?« »Große Rüstkammern haben wir hier nicht, mein Gebieter«, antwortete Eomer. »Vielleicht findet sich ein leichter Helm, der ihm passt. Doch Panzer und Schwert für einen von seinem Wuchs haben wir nicht.« »Ein Schwert habe ich«, sagte Mary, kletterte von seinem Sitz herab und zog ein kleines blitzendes Schwert aus der schwarzen Scheide. Zuneigung zu dem freundlichen alten Herrn überkam ihn, und er ließ sich auf ein Knie nieder, nahm die Hand des Königs und küsste sie. »Darf ich euch das Schwert Meriadox aus dem Auenland in den Schoß legen, König Theoden?« rief er. »Nehmt mich in euren Dienst, wenn es euch beliebt.« »Gern nehme ich dich in meinen Dienst«, sagte der König und legte zum Zeichen des Segens die langen alten Hände auf den braunen Haarschopf des Hobbits. »Steh nun auf, Meriadoc, Knappe von Rohan, im Hause Meduseld«, sagte er, »nimm dein Schwert und trag es zu gutem Gelingen.« »Wie einen Vater will ich euch ehren«, sagte Mary. »Für eine kurze Zeit«, sagte Theoden. Sie miteinander, bis schließlich Eomer das Wort ergriff. »Die Stunde rückt näher, zu der wir aufbrechen wollen, Gebieter«, sagte er. »Soll ich die Hörner blasen lassen? Doch wo ist Herr Aragorn? Sein Platz ist leer und er hat nicht gegessen.« »Machen wir uns bereit zum Aufbruch«, sagte Theoden, »aber lass Herrn Aragorn ausrichten, dass die Stunde nah ist.« Merry zur Seite und seine Leibgarde im Gefolge schritt der König durchs Burgtor hinaus auf die Wiese, wo die Reiter sich sammelten. Viele waren schon aufgesessen. Eine große Schar würde es werden, denn der König ließ nur eine kleine Besatzung in der Burg zurück, und alle, die irgend abkömmlich waren, ritten zur Heerschau nach Edoras. 1000 Speere waren schon letzte Nacht aufgebrochen, aber weitere 500 würden noch mit dem König reiten, zumeist Männer von den Feldern und Tälern der Westfold. Ein wenig abseits saßen die Waldläufer, schweigend, in geordneten Reihen mit Speer, Bogen und Schwert bewaffnet. Sie trugen dunkelgraue Mäntel, die Kapuzen nun über den Helm gezogen. Ihre Pferde waren stark und von stolzer Haltung, aber zottiger als die der Rohirrim. Und eines stand noch ohne Reiter da, Aragorns Pferd, das sie ihm aus dem Norden mitgebracht hatten. Roherin war sein Name. Kein Schimmer von Gold oder Edelsteinen und nichts Leuchtendes war an ihren Kleidern und Panzern, auch kein Wappen oder Wahrzeichen, nur an der linken Schulter wurde jeder Mantel von einer silbernen Spange in Form eines gezackten Sterns zusammengehalten. Der König stieg auf sein Pferd Schneemähne, und neben ihm setzte sich Mary auf sein Pony. Stibber hieß es. Gleich darauf kam Eomer aus dem Tor, und mit ihm kamen Aragorn, Halbarad mit der langen, schwarz umwickelten Stange, und zwei große Männer, die weder alt noch jung aussahen. So ähnlich waren sich die beiden, Elronds Söhne, dass nur wenige sie unterscheiden konnten. Dunkelhaarig, grauäugig, die Gesichter elbisch schön, beide gleichermaßen in schimmernden Panzerhemden unter den silbergrauen Mänteln. Hinter ihnen kamen Legolas und Gimli. Doch Mary hatte Augen nur für Aragorn. So bestürzend war die Veränderung, die er an ihm wahrnahm. als wäre er in der einen Nacht um viele Jahre gealtert. Finster war sein Gesicht, grau und müde. »Ich bin in Sorge, Herr«, sagte er, als er beim Pferd des Königs stehen blieb. »Seltsame Worte habe ich gehört und neue Gefahren in der Ferne gesehen. Lange habe ich gegrübelt, und nun befürchte ich, meine Pläne ändern zu müssen. Sagt mir, Theoden, wenn ihr nun nach Dunharg reitet, wie lange wird es dauern, bis ihr dort ankommt?« »Es ist jetzt eine Stunde nach Mittag«, antwortete Eomer. »In 3 Tagen vor Einbruch der Nacht müssten wir die Festung erreichen. Es wird dann eine Nacht nach Vollmond sein, und am Tag darauf wird die Heerschau gehalten, die der König befohlen hat. Mehr Eile walten zu lassen ist nicht möglich, wenn Rohan all seine Kräfte sammeln soll.« Aragorn schwieg einen Moment. 3 Tage, murmelte er, und dann beginnt Rohan erst mit der Heerschau. Aber ich sehe ein, dass dies jetzt nicht zu beschleunigen ist. Er blickte auf, und es schien, dass er sich entschieden hatte. Seine Miene war nun ruhiger. »Dann, mit eurer Erlaubnis, König, muss ich für mich und mein Gefolge einen neuen Plan machen. Wir müssen unseren eigenen Weg nehmen und nicht länger im Verborgenen reiten. Die Zeit der Heimlichkeit ist für mich vorüber. Ich reite auf dem schnellsten Weg nach Osten, und zwar über die Pfade der Toten.« »Die Pfade der Toten«, sagte Theoden und bebte. »Warum sprichst du von ihnen?« Eomer drehte sich um und starrte Aragorn an. Merry schien es, dass die Gesichter aller Reiter, die in Hörweite waren, bei diesen Worten erbleichten. »Wenn es diese Pfade denn wahrhaftig gibt«, sagte Theoden, »so ist das Tor zu ihnen in Dunharg. Doch kein Mensch durchschreitet es lebend.« »Ach, Aragorn, mein Freund«, sagte Eomer, »ich hoffte, zusammen mit dir ins Feld zu reiten. Doch wenn es dich zu den Pfaden der Toten hinzieht, müssen wir uns trennen, und wenig Aussicht besteht, dass wir uns unter der Sonne je wieder begegnen.« »Und dennoch will ich diesen Weg nehmen«, sagte Aragorn. »Aber ich sage dir, Eomer, in der Schlacht sehen wir uns wieder, und sollten auch alle Heere Mordors zwischen uns stehen.« »Du tust, was dir beliebt, Herr Aragorn«, sagte Theoden. »Dein Schicksal ist es vielleicht, Wege zu gehen, vor denen andere zurückschrecken. Dieser Abschied fällt mir schwer und schwächt meine Streitmacht. Doch nun muss ich mich auf den Weg durch die Berge machen und darf nicht länger säumen. Lebe wohl.« »Lebt wohl, König«, sagte Aragorn. »Hohem Ruhm reitet entgegen. Lebe wohl, Merry. Ich lasse dich in guten Händen, besseren, als wir hoffen konnten, als wir den Orks zum Fangorn nachjagten. Legolas und Gimli, so hoffe ich, werden weiter mit mir auf die Jagd gehen. Doch dich werden wir nicht vergessen.« »Auf Wiedersehen«, sagte Merry. Mehr Worte fand er nicht. Er kam sich sehr klein vor, und all die düsteren Reden verwirrten und bedrückten ihn. Mehr denn je fehlte ihm Pippin mit seiner unentwegten Munterkeit. Die Reiter waren fertig zum Aufbruch, und ihre Pferde stampften ungeduldig. Er wünschte, sie wären schon fort und hätten es hinter sich. Denn etwas zu Eomer, und der hob die Hand und gab mit einem lauten Ruf den Befehl zum Aufbruch. Die Reiter setzten sich in Bewegung, über den Damm und ins Klammtal hinunter, und bald bogen sie nach Osten ab, auf einem Weg, der etwa 1 Meile weit um die vorgelagerten Hügel herum und dann südwärts in die Berge hineinführte, wo er den Blicken entschwand. Aragorn ritt zum Damm und schaute ihnen nach, bis sie weit unten im Tal waren. Dann wandte er sich an Halbarad. »Da reiten 3, die mir lieb sind. Und der Kleinste nicht zuletzt«, sagte er. »Er weiß nicht, welchem Ende er entgegenreitet, aber wüsste er es, würde er dennoch nicht umkehren.« »Ein kleines Volk doch von großem Wert, diese Auenländer«, sagte Halbarad. »Sie wissen wenig von all dem, was wir seit langem tun, um die Grenzen ihres Landes zu schützen, und doch bedauere ich's nicht.« »Und nun ist unser Schicksal mit dem ihren verflochten«, sagte Aragorn. »Dennoch, hier müssen wir uns leider trennen. So, nun will ich einen Happen essen, und dann müssen wir auch schleunigst fort. Legolas und Gimli, kommt. Ich muss, während ich esse, mit euch reden.« Zusammen gingen sie zurück in die Burg, doch eine ganze Weile saß Aragorn still am Tisch in der Halle, während die anderen darauf warteten, dass er etwas sagte. »Nun denn«, sagte Legolas endlich, »sprich und sei guter Dinge und streife den Schatten aus deinem Gesicht. Was ist geschehen, seit wir im Morgengrauen an diesen finsteren Ort zurückkehrten?« »Einen härteren Kampf als die Schlacht bei der Hornburg habe ich für meinen Teil zu bestehen gehabt«, antwortete Aragorn. »Ich habe in den Stein von Orthanc geblickt, Freunde.« »In diesen verfluchten Hexenstein hast du geblickt?« rief Gimli. Und Furcht und Befremden standen ihm ins Gesicht geschrieben. »Hast du etwas gesagt zu ihm? Selbst Gandalf hatte Furcht vor einer solchen Auseinandersetzung.« »Du vergisst, mit wem du redest«, sagte Aragorn streng, und seine Augen blitzten. »Hab ich meinen Titel vor den Pforten von Edoras nicht offen bekannt gegeben? Was befürchtest du, könnte ich ihm gesagt haben?« »Nein, Gimli«, sagte er in milderem Ton, und als die Strenge sich aus seiner Miene verlor, sah er wie einer aus, der viele Nächte hintereinander in schlafloser Plackerei zugebracht hat. »Nein, Freunde, ich bin der rechtmäßige Herr des Steins. Und ich hatte auch die Kraft, ihn zu gebrauchen, oder glaubte es jedenfalls. An meinem Recht kann kein Zweifel sein. Die Kraft hat genügt, wenn auch knapp.« Er holte tief Luft. »Es war ein hartes Ringen, und die Müdigkeit vergeht nur langsam. Kein Wort habe ich zu ihm gesagt, und am Ende errang ich den Stein und brachte ihn unter meinen Willen. Das allein schon wird er unerträglich finden, und er hat mich gesehen. Ja, Meister Gimli, gesehen hat er mich. Doch in einer anderen Erscheinung als der, in der du mich jetzt siehst. Wenn ihm das nützt, habe ich einen Fehler gemacht, aber das glaube ich nicht. Zu erfahren, dass ich lebe und auf Erden umgehe, hat ihm einen Stich ins Herz versetzt, glaube ich, denn bisher wusste er es nicht. Die Augen im Orthanc konnten Theodens Rüstung, die ich trug, nicht durchschauen. Aber Sauron hat Isildur und Elendils Schwert nicht vergessen, und in eben der Stunde nun, da seine großen Pläne reifen, treten Isildurs Erbe und das Schwert wieder in Erscheinung. Denn ich habe ihm die neu geschmiedete Klinge gezeigt. So mächtig, dass er über alle Furcht erhaben wäre, ist er noch nicht. Nein, stets nagt der Zweifel an ihm. »Aber nichtsdestoweniger gebietet er über ein gewaltiges Reich«, sagte Gimli, »und umso schneller wird er nun zuschlagen.« »Der hastige Schlag geht oft fehl«, sagte Aragorn. »Wir müssen dem Feind zu Leibe rücken und dürfen nicht länger abwarten, bis er sich regt. Seht, Freunde, als ich den Stein zu beherrschen lernte, erfuhr ich vielerlei. Eine ernste Gefahr habe ich von Süden unerwartet auf Gondor zukommen sehen. Sie wird starke Kräfte binden, die bei der Verteidigung von Minas Tirith fehlen werden. Wenn wir ihr nicht rasch begegnen, so wird die Stadt, denke ich, binnen 10 Tagen gefallen sein.« »Gefallen«, sagte Gimli, »denn welche Hilfe könnten wir entsenden? Und wie sollte sie rechtzeitig dorthin gelangen?« »Hilfe entsenden kann ich nicht, daher muss ich mich selbst aufmachen«, sagte Aragorn. »Doch es gibt nur einen Weg durchs Gebirge, der mich ins Küstenland bringt, ehe alles verloren ist. Das sind die Pfade der Toten.« »Die Pfade der Toten«, sagte Gimli. »Der Name klingt nicht verlockend. Und wie ich bemerkt habe, hören auch die Menschen von Rohan ihn nicht gern. Können Lebende diesen Weg beschreiten, ohne zugrunde zu gehen? Und selbst wenn du ihn hinter dich bringst, wie willst du mit so wenigen Mordors Schlägen begegnen?« »Lebende sind diesen Weg seit der Ankunft der Rohirrim nie gegangen«, sagte Aragorn, »denn ihnen ist er versperrt. Isildurs Erbe aber kann ihn in dieser dunklen Stunde benutzen, wenn er es wagt. Hört, dies ist die Botschaft, die mir Elronds Söhne aus Bruchtal von ihrem Vater bringen, dem kundigsten aller Gelehrten. Aragorn möge der Worte des Sehers und der Pfade der Toten gedenken.« »Und wie mögen diese Worte gelautet haben?« sagte Legolas. So sprach Malbeth, der Seher, zur Zeit Arveduis, des letzten Königs in Fornost, sagte Aragorn. Über dem Land liegt ein langer Schatten, Flügel der Finsternis flattern westwärts. Wenn Grundfeste bebt und den Grüften der Herrscher Entweihung droht, erwachen die Toten, denn enden soll die Acht der Eidbrüchigen. Am Stein von Erech stehen sie wieder und hören ein Horn in den Hügeln schallen. Wessen Horn, wer wird sie rufen, die Vergessenen aus grauem Zwielicht? Der Erbe dessen, dem einst sie schwuren, von Norden kommend, notgetrieben, durch die Pforte wird er gehen, zu den Pfaden der Toten. »Dunkle Wege sind es gewiss«, sagte Gimli, »aber dunkler können sie nicht sein, als mir diese Stabverse sind.« »Wenn du sie besser verstehen willst, dann komm nur mit mir«, sagte Aragorn, »denn diesen Weg werde ich jetzt nehmen.« »Doch tue ich's nicht gern, nur die Not treibt mich. Daher sollt ihr nur mitkommen, wenn es euer freier Wille ist, denn nichts als Mühe und Schrecken und vielleicht noch Schlimmeres erwarten euch dort.« »Ich gehe mit dir, sogar auf den Pfaden der Toten und egal, wohin sie führen«, sagte Gimli. »Auch ich komme mit«, sagte Legolas, »denn die Toten fürchte ich nicht.« »Hoffentlich haben die Vergessenen nicht vergessen, wie man kämpft«, sagte Gimli, »denn sonst sehe ich nicht ein, warum wir sie stören sollten.« »Das werden wir sehen, wenn wir nach Erech kommen«, sagte Aragorn. »Doch mit dem Eid, den sie dann brachen, hatten sie geschworen, gegen Sauron zu kämpfen. Und kämpfen müssen sie daher, wenn sie ihn nun erfüllen wollen. Denn in Erech steht noch ein schwarzer Stein, von dem es heißt, Isildur habe ihn aus Numenor mitgebracht und ihn auf einem Hügel aufstellen lassen. Und dort, bei dem Stein, hat der König des Berglandes ihm zu Beginn des Reiches von Gondor Treue geschworen. Als aber Sauron zurückkehrte und wieder mächtig wurde, rief Isildur die Menschen aus dem Bergland zur Erfüllung ihres Eides auf, und sie wollten nicht. Denn in den dunklen Jahren hatten sie Sauron gehuldigt. Da sagte Isildur zu ihrem König, »Eurer Könige letzter sollst du sein. Und erweise der Westen sich als mächtiger, denn dein schwarzer Meister. So lege ich diesen Fluch auf dich und dein Volk, nimmer Ruhe zu finden, ehe ihr den Eid nicht erfüllet.« Und die Menschen flohen vor Isildurs Zorn und wagten nicht, auf Seiten des dunklen Herrschers in den Krieg zu ziehen. Sie hielten sich an geheimen Orten im Gebirge versteckt und hatten keinen Umgang mehr mit anderen Menschen. Doch langsam schwanden sie in den kahlen Bergen dahin. Und das Grauen vor den schlaflosen Toten breitete sich um den Hügel von Erech und alle Plätze, wo dieses Volk noch weilte. Aber diesen Weg muss ich nun nehmen. Denn Lebende, die mir helfen könnten, finde ich dort nicht mehr. Er stand auf. »Kommt«, rief er. Er zog sein Schwert und es blitzte in der dämmerigen Burghalle. »Auf zum Stein von Erech! Ich reite über die Pfade der Toten. Komme mit mir, wer will!« Legolas und Gimli gaben keine Antwort. Aber sie standen auf und folgten Aragorn aus der Halle. Auf der Wiese draußen warteten, schweigend und reglos unter ihren Kapuzen, die Waldläufer. Legolas und Gimli saßen auf. Aragorn sprang in Rohirins Sattel. Halbarad setzte ein großes Horn an und stieß hinein, dass es in Helms Klamm widerhallte. Und auf dieses Zeichen hin preschten sie davon, ins Tal hinunter, während alle Menschen, die auf dem Damm oder in der Burg zurückblieben, ihnen staunend nachblickten. Auf den langsamen Wegen durch die Berge ritt, eilte die graue Schar über die Ebene, und schon am Nachmittag des nächsten Tages kam sie nach Edoras, wo sie nur kurz Halt machte, ehe sie talaufwärts weiterritt und bei Einbruch der Dunkelheit Dunharg erreichte. Frau Eowyn begrüßte sie voller Freude, denn noch nie hatte sie Recken wie die Dúnedain und Elronds wohlgeratene Söhne gesehen. Doch meistens ließ sie den Blick auf Aragorn ruhen. Und beim Abendessen redeten sie mit ihr, und sie erfuhr von allem, was sich, seit Theoden ins Feld gezogen war, ereignet hatte, und wovon sie bisher nur flüchtige Nachrichten erreicht hatten. Und als sie von der Schlacht in Helms Klamm hörte, von dem großen Gemetzel unter den Feinden und Theodens Attacke an der Spitze seiner Ritter, da leuchteten ihre Augen. Schließlich aber sagte sie, »Edle Herren, ihr seid müde und solltet euch nun zu Bett legen, wo immer wir es euch in der Eile leidlich bequem machen können. Doch morgen wollen wir eine würdigere Unterkunft für euch finden.« Aragorn aber sagte, »Nein, hohe Frau, mach keine Umstände mit uns. Wenn wir uns heute hier irgendwo hinlegen und morgen noch frühstücken können, so wird das genügen, denn ich bin in höchster Eile, und beim ersten Morgenlicht müssen wir fort.« Sie lächelte ihn an und sagte, »Dann war es sehr freundlich von dir, Herr, so viele Meilen von deinem Weg abzuweichen, um Eowyn Nachricht zu bringen und an ihrem Verbannungsort mit ihr zu reden.« »Freilich kein Mann würde einen solchen Umweg scheuen«, sagte Aragorn, »und dennoch, edle Jungfrau, hätte ich nicht kommen können, läge Dunharg nicht an dem Weg, den ich nehmen muss.« Und der Ton ihrer Antwort ließ erkennen, wie sehr ihr das Gesagte missfiel. »Dann hast du dich verirrt, Herr, denn kein Weg führt aus dem Hargtal nach Osten oder Süden, und am besten reitest du den Weg zurück, den du gekommen bist.« »Nein, Jungfrau«, sagte er, »ich habe mich nicht verirrt. Dieses Land kenne ich seit der Zeit, bevor du geboren wurdest, um es zu zieren. Aus diesem Tal führt ein Weg hinaus, und den will ich nehmen. Morgen reite ich auf den Pfaden der Toten.« Da starrte sie ihn an, wie vom Schlag gerührt, und erbleichte. Und lange sprach sie kein Wort mehr, während auch alle anderen schwiegen. »Aber, Aragorn«, sagte sie endlich, »hast du es denn so eilig, den Tod zu suchen? Denn nichts anderes wirst du auf jenem Weg finden. Sie lassen keinen Lebenden durch.« »Mich werden sie vielleicht durchlassen«, sagte Aragorn, »aber wenigstens will ich es wagen. Kein anderer Weg nützt mir.« »Doch Wahnsinn ist es«, sagte sie, »denn hier sehe ich gefürchtete und kampferprobte Männer, die du nicht ins Schattenreich, sondern ins Feld führen solltest, wo sie gebraucht werden. Ich bitte dich, bleib hier und reite mit meinem Bruder, und uns allen wird es leichter und hoffnungsvoller ums Herz sein.« »Kein Wahnsinn ist es, Jungfrau«, antwortete er, »denn ich gehe einen mir vorgezeichneten Weg. Doch alle, die mir folgen, tun es aus freien Stücken. Und wer lieber hier bleiben und mit den Rohirrim reiten will, mag es tun. Ich aber werde auf den Pfaden der Toten reiten, wenn es sein muss, alleine.« Und sagten nichts mehr. Aber noch immer hatte Eowyn nur für Aragorn Augen, und die anderen sahen, welche Herzensqualen sie litt. Schließlich standen sie auf, nahmen Abschied von der Gastgeberin, dankten ihr für die Bewirtung und begaben sich zur Ruhe. Doch als Aragorn zu der Hütte trat, wo er mit Legolas und Gimli, die schon drinnen waren, übernachten sollte, kam Frau Eowyn ihm nach und rief ihn an. Er drehte sich um und sah sie, hell schimmernd in der Nacht, denn sie trug ein weißes Gewand. Ihre Augen aber glühten. »Aragorn«, sagte sie, »warum willst du diesen Todesweg gehen?« »Weil ich muss«, sagte er. »Nur dort sehe ich Hoffnung, zum Krieg gegen Sauron mein Teil beitragen zu können. Ich begebe mich nicht mutwillig in Gefahr, Eowyn. Könnte ich hingehen, wo mein Herz zu Hause ist? So lustwandelte ich jetzt im fernen Norden durchs liebliche Bruchtal.« Einen Moment schwieg sie, als erwöge sie, was dies zu bedeuten habe. Dann plötzlich legte sie die Hand an seinen Arm. »Stur und entschlossen bist du«, sagte sie, »und so bringt ein Mann es zu Ruhm.« Sie hielt inne. »Herr«, sagte sie, »wenn du denn diesen Weg nehmen musst, so lass mich in deinem Gefolge mitreiten, denn ich bin es leid, mich in den Bergen zu verkriechen. Gefahr und Gefecht will ich sehen.« »Dein Platz ist bei deinem Volk«, antwortete er. »Allzu oft habe ich schon gehört, wo mein Platz sei«, rief sie. »Aber bin ich nicht aus dem Hause Eorl? Eine Schildjungfrau und keine Krankenschwester. Lange genug habe ich nun wackligen Beinen als Stütze gedient. Jetzt, wo es scheint, dass sie nicht mehr wackeln, Darf ich da nicht endlich mein Leben so zubringen, wie ich will?« »Das können nur wenige in Ehren tun«, sagte er. »Doch für dein Teil, Jungfrau, hast du es nicht übernommen, das Volk bis zur Rückkehr des Königs zu regieren? Hätte man nicht dich dafür ausgewählt, so hätte ein Marschall oder Hauptmann dieses Amt eingenommen, und auch er könnte nicht einfach davonreiten, wenn er es leid ist.« »Soll denn immer ich für dergleichen auserwählt werden?« sagte sie erbittert. »Soll denn immer ich, wenn die Reiter ins Feld ziehen und sich einen Namen machen, zurückbleiben, um das Haus zu hüten und Essen und Betten zu bereiten, wenn sie heimkehren?« »Vielleicht kommt bald eine Zeit«, sagte er, »da keine mehr heimkehren. Dann wird eine Tapferkeit nötig sein, die keinen Ruhm einträgt.